We had such a great time this morning at the wedding. Wir hatten so eine großartige Zeit heute Morgen bei der Hochzeit. God just really, really blessed it. Und Gott hat es wirklich, wirklich gesegnet. It was just such a fantastic event in our history. Und das war so ein großartiges Ereignis in unserer Geschichte. There was a lot of new people. Und es waren sehr viele neue Leute dabei. We had a lot of testimonies of how God touched them. Und wir hatten ganz viele Zeugnisse, wie Gott sie berührt hat. One lady said to me, I've never been in a service like this in my whole life. Und eine Frau ist zu mir gekommen und sie hat gesagt, ich war noch nie in einem Gottesdienst in der Art in meinem ganzen Leben. She said, I just had goosebumps the whole service. Und sie hat gesagt, ich hatte Gänsehaut während des ganzen Gottesdienstes. That's cute, huh? Das ist doch süß. And then we went to the Agape afterwards at this restaurant. Und dann fuhren wir zum Agape in dieses Restaurant. And Mary and I had dinner, we had lunch with a 99-year-old lady. Und Mary und ich, wir hatten ein Mittagessen mit einer 99-jährigen Frau. And another couple. Und einem anderen Ehepaar. This lady, I asked her about the First World War and she remembers it. Und ich habe diese Dame gefragt über den Ersten Weltkrieg und sie hat sich daran erinnern können. She's 99 years old. Und sie war eben 99 and Jahre alt. The secret to her longevity is that she's a positive-minded person. Und das Geheimnis ihres langen Lebens ist, dass sie eine sehr positiv denkende Frau ist. When she was 85 years old, she put new parquet boden in her apartment. Hat sie einen neuen Parkettboden gelegt in ihrem Apartment. And people were thinking, for what? Und die Leute dachten sich, für was? You're 85 years old. Du bist ja schon 85 Jahre alt. But that was 15 years ago. Aber das war eben vor 15 Jahren. And you would think she's like just 62 years old. Und du denkst, sie ist 62 Jahre alt. She's going to live another 10 years at least. Sie wird sicher noch 10 Jahre mindestens 15. Leben. Oder 15. So let's pray. Also wir beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these thoughts. Und segne diese Gedanken. And thank you that we all have a story. Ich danke dir, dass wir alle eine Geschichte haben. And it's progressive. Und sie geht weiter. It's all about your faithfulness. Und es geht alles über deine Treue. Bless these thoughts, I pray. Segne diese Gedanken, so bete to ich. Our hearts. Zu unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I was thinking, wow, with 100 people who have never been to a church before like ours. Ich habe darüber nachgedacht, die 100 Menschen, die noch nie in so einem Gottesdienst waren wie der bei uns. What would be the best message to speak to them? Und was wäre die beste Predigt, die ich predigen kann? That would also apply to the couple. Und das auch auf das Ehepaar passt. And also to the church. Und auch auf die Gemeinde. So I felt that this theme would be the best. Und ich habe mir gedacht, dieses Thema ist das Beste. Walking in the favor of God. Wandle in der Gunst Gottes. Living in the favor of God. Und lebe in der Gunst Gottes. And I just mentioned what it is. Und es wird erwähnt, was es ist. Why it's important. Und warum es wichtig ist. And how to access that favor. Und wie wir diese Gunst anwenden. And God's favor. Und Gottes Gunst. Is very clearly found in Romans 8. Wird ganz deutlich beschrieben in Römer 8. If God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? God's favor, he is for us. Gottes Gunst, er ist für uns. God is for you. Gott ist für dich. We don't have to ask God to be for us. Wir müssen Gott nicht darum bitten, dass er für uns ist. He is for us. Er ist für uns. We don't have to pray, God, give me favor. Wir müssen nicht beten, Gott, gib mir Gunst. We just have to thank God for his favor. Wir müssen Gott einfach danken für seine Gunst. God can't do any more than he's done for us already. Und Gott kann nicht noch mehr tun, als er schon bereits für uns getan hat. He sent his son. Er hat seinen Sohn gesandt. It says in Romans 8 again. Es heißt in Römer 8. It said he did not spare his own son, verse 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, Vers 22. But gave him up for us all. Aber er hat ihn für uns alle dahingegeben. How will he not also, along with him, graciously give us all things? Wie sollte er uns durch ihn nicht großzügig alle Dinge schenken? So God is for us. So Gott ist für uns. But yet, so oftentimes Aber we so don't oft experience that. Erleben wir das nicht. And so oftentimes we see in Christianity something that's disappointing. Und so oft sehen wir die Christenheit als etwas, was sehr enttäuschend ist. If we look in Romans 8, verse 28, we see the same thing. Und in Römer 8, Vers 28 sehen wir das Gleiche nochmals. And we know that all things work to the good for those who love God. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten everything führt. Is working to the good. Denn alles bewirkt Gott zum Guten But it's für not uns. Just good, it's the best. Aber es ist nicht nur gut, sondern es ist das Beste. Because there's nothing better than God's good. Denn es gibt nichts Besseres als das Beste Gottes. So if there's nothing better than God's good, wenn nichts Besseres existiert als Gottes Bestes, no, nothing better as God's good, nichts Besseres als Gottes Güte, right. Gutes. If there's nothing better than God's good, wenn es nichts Besseres gibt als Gottes Güte, then God's good is the best. Dann ist Gottes right? Güte das Beste. Right? So God is working actually all things to the best. Also Gott bewirkt, dass alles zum Besten sich entwickelt. And this one principle, I think, is just the most powerful principle that we can live by. Und das eine Prinzip ist das stärkste Prinzip, nach dem wir leben können. Nothing happens to us. Nichts geschieht uns nur einfach so. All things happen for us. Denn alles geschieht für uns. In Christ. In Christus. That's so powerful. Und das ist so kraftvoll. Nothing happens to us. Nichts geschieht uns einfach so. Well, of course it happens to us, but it's not just to us, but it's for us. Es geschieht uns ja, aber es passiert für uns. The crucifixion didn't just happen to Jesus. Und die Kreuzigung ist Jesus nicht einfach passiert. It happened for him. Es ist für ihn geschehen. It caused him to be our savior. Und es hat das bewirkt, dass er unser Erretter ist. It gave him the authority to save this whole world. Es gab ihm die Autorität, diese eine Welt zu retten. So for the joy that was set before him, he endured the cross. So für die Freude, die vor ihm lag, hat er das Kreuz angenommen. And I was sharing this morning how my childhood was so dysfunctional. Und ich habe heute Morgen erwähnt, dass meine Kindheit so dysfunktional war. We had 5 televisions at our home. Wir hatten 5 Fernseher bei uns zu Hause. One in the basement. Einer im Badezimmer. One at the kitchen table. Einem bei der Küche. One in the living room. Einer im Wohnzimmer. And one in each bedroom. Und einer jeweils in den Schlafzimmern. And those televisions kept our family somewhat normal. Und diese Fernseher haben unsere Familie irgendwie normal Because gehalten. As long as a television was on, denn solange der Fernseher lief, we would be preoccupied from each other. Dann waren wir abgelenkt voneinander. You got to picture this. Five people eating dinner. Stell dir vor, 5 Leute essen gemeinsam they zu Abend. They haven't seen each other all day. Und die haben einander nicht gesehen they den ganzen Tag. Together, sie kommen zusammen. The dinner is served, und das Abendessen wird serviert. And we all watch television. Und wir alle schauen fern. We don't talk to each other. Und wir sprechen nicht we miteinander. Just all focus on the TV, wir fokussieren uns alle auf das Fernsehen. Because that's the way everybody likes it. Denn das ist die Art und Weise, wie das jeder just bevorzugt. Give us a reason why we don't have to talk to each other. Gib uns einen Grund, warum wir nicht miteinander reden Because sollen. If we do, there's going to be trouble at the kitchen table. Denn wenn wir das tun, dann gibt es Ärger am Küchentisch. And growing up like this was und ich really bin so aufgewachsen was sad and disappointing. Und das war traurig und enttäuschend. But when I was 18, aber als ich 18 war, I received Christ. Habe ich Christus empfangen. And his favor was suddenly und seine Gunst war plötzlich being demonstrated in my life in meinem Leben demonstriert through the power of the Holy Spirit durch die Kraft des Heiligen Geistes and God's favor first manifests itself as peace und Gottes Gunst hat sich zuerst bei mir als Friede manifestiert Philippians chapter 4 verse 6 Philipper 4 Vers 6 be anxious for nothing sorg dich um nichts but in everything aber in allem through prayer durch Gebet and supplication und Hingabe with thanksgiving mit Dankbarkeit make your requests known to God mach deine Anliegen vor Gott bekannt and the peace of God und der Friede Gottes that passes all understanding der alles der jeden Verstand übersteigt will protect your heart and your mind wird dein Herz und deinen Verstand protect beschützen your heart and your mind wird dein Herz und deinen Verstand bewahren in Christ Jesus in Christus Jesus it says in 1 Thessalonians chapter 1 das heißt im 1. Thessalonicher Kapitel 1 verse 1 Vers 1 Paul writes a letter to the Thessalonians Paulus schreibt einen Brief an die Thessalonicher and then he says grace and peace from God our Father dann sagt er Gnade und Friede von Gott unserem Vater and the Lord Jesus Christ und dem Herrn Jesus Christus grace Gnade and peace. Und Friede peace Friede and grace und Gnade if we think of God's love wenn wir über Gottes Liebe nachdenken, it manifests itself toward us as forgiveness and as favor. Dann manifestiert sich das für uns als Vergebung und als Gunst. Forgiveness takes away all the negative stuff. Denn die Vergebung nimmt das ganze Negative weg. Forgiveness cleans the cup. Und die Vergebung reinigt die Tasse, den Becher. And favor fills the cup. Und die Gunst füllt den Becher. God doesn't want to fill a dirty cup. Und Gott will keinen schmutzigen Becher füllen. So forgiveness always precedes his favor. Also die Vergebung geht immer der Gunst voraus. So when we come to him and ask for forgiveness, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. In Matthew 23, Jesus said to the Pharisees, in Matthäus 23 hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, first clean the inside of the cup, zuerst reinige den Becher innen, and then you will be clean outwardly too. Und dann wirst du auch außen rein sein. So God wants to pour his favor upon us. So Gott will seine Gunst auf uns ausgießen. It always begins with honesty. Das beginnt immer mit Ehrlichkeit, to receive forgiveness. Um Vergebung empfangen zu können. I'll never walk in his favor, ich werde nie in seiner Gunst wandeln, unless I'm honest about my struggles. Wenn ich nicht ehrlich bin über meine Kämpfe. This is Psalm 32, verse 1 and 2. Das ist Psalm 34, 1 und 2. The secret that David had. Das Geheimnis, das David hatte, that Paul talks about in Romans, über das Paulus schreibt im Römerbrief. He said the blessedness that David experienced. Den Segen, den David erfahren hat. David said, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin." Der David sagt, gesegnet ist der Mensch, dem Gott die Sünde nicht anrechnet. In whose heart there's no dishonesty. Und in wessen Herzen keine Falschheit ist. And there's our first key. Und da ist unser erster Schlüssel. Just being radically honest with God. Sei einfach radikal ehrlich bei Gott. Just radically honest. Ganz radikal ehrlich. Always being radically honest. Sei immer radikal ehrlich. Not allowing anything inside of me to be there. Und erlaube nichts, dass in dir etwas bleiben darf. If it's questionable, bring Wenn it to God. Wenn es in Frage gestellt werden kann, dann bring es Gott. Because God wants to pour out forgiveness. Denn Gott will Vergebung ausgießen. Clean the cup. Er will den Becher reinigen. And then pour out his favor. Und dann will er seine Gunst ausgießen. So his favor is that he's always for us. Seine Gunst ist, dass er immer für uns ist. No matter what the situation. Es ist ganz egal, wie sich die Situation darstellt. He is for us. Er ist für uns. Nothing happens to us. Nichts geschieht uns. It happens for us. Es passiert für uns. All these amazing stories we find in the Bible. Und all diese unwahrscheinlichen Geschichten, die wir in der Bibel finden. Came through some kind of a conflict, some kind of a problem. Sind durch irgendeine Arten von Konflikten und Problemen entstanden. My dysfunctional childhood. Und meine dysfunktionierende Kindheit. And family situation. Und Familiensituation. Led to my salvation. Hat mich zu meiner Rettung geführt. If I had not had such a situation, wenn ich diese Situation nicht gehabt hätte, I would not have been prepared to receive salvation. Wäre ich nicht darauf vorbereitet gewesen, die Rettung zu empfangen. So it worked to the good. Also es hat für das Gute so gearbeitet. My childhood actually didn't just happen to me. Also meine Kindheit ist mir nicht so passiert. It happened for me. Sie ist für mich geschehen. And then I look back, und dann schaue ich zurück, and I have no bitterness toward anyone, und ich habe überhaupt keine Bitterkeit gegen because niemanden. Actually they all did me a favor. Denn eigentlich haben sie mir alle einen Gefallen getan. God used them all to prepare my heart. Gott hat sie alle benutzt, um mein Herz vorzubereiten. Because his favor is so awesome. Denn seine Gunst ist so außergewöhnlich. It's so much more fantastic. Es ist so fantastisch. Than anything that could have happened. Als über alles hinaus, was passieren könnte. So Romans chapter 8 verse 18. Also Römer 8 Vers 18. The sufferings of this present time. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit. Cannot be compared. Sind nichts im Vergleich to the glory that we will experience once we get to heaven. Zu der Herrlichkeit, die wir erfahren werden. So once we get to heaven, also wenn wir in den Himmel kommen, this principle will take on a whole new dimension. Dann wird dieses Prinzip eine ganz neue Dimension annehmen. Like, wow, all of this glory? Wow, all diese Herrlichkeit. You mean everything I went through is bringing me to this? Du meinst, alles, was ich durchgemacht habe, hat mich dahin gebracht. 2. Corinthians chapter 4, verse 17. 2. Korinther 4, Vers 17. These present light afflictions, diese gegenwärtigen leichten Komplikationen, Trübsale, that are momentary, die sind nur für einen Moment, are working for me, aber sie arbeiten, bewirken für a mich greater weight of glory. Eine größere Herrlichkeit. That gives me a brand new capacity. Und das gibt mir eine ganz neue Ausrichtung. It gives me a paradigm shift. Und das gibt mir einen totalen Wandel meiner Sichtweise. Suddenly I see the world differently. Und plötzlich sehe ich die Welt ganz anders. Because as it's been said, Denn so wie es gesagt wurde, we don't see the world as it is. Wir sehen die Welt nicht so wie sie ist. We see the world as we are. Wir sehen die Welt so wie wir sind. A lonely single person, eine einsame Person, gets married, verheiratet sich, and they become a lonely married person. Und dann wird sie eine einsame verheiratete Person. An oriental single person, eine orientalische Single Person, gets married and now they are a heiratet. Married oriental person. Und dann ist sie eine orientalisch verheiratete Person. A 2 meter high person, ein 2 Meter große Person, gets married, heiratet, and he becomes a 2 meter high married person. Und sie ist eine 2 Meter große verheiratete Person. A bitter single person, eine bitter Single Person, gets married, heiratet, and they become a bitter married person. Und sie wird eine bittere verheiratete Person. A single person full of faith, eine Single Person voll mit gets Glauben, married, and heiratet, they become a married person full of faith. Und sie ist eine verheiratete Person voll mit Glauben. Marriage doesn't change anything. Und die Hochzeit, die Heirat hat nichts Marriage verändert. Only exposes what's in your life. Denn die Ehe, die zeigt eigentlich, was in deinem Leben da ist. But God is working. Aber Gott arbeitet. And God is preparing me. Und Gott bereitet mich vor. And if I can grasp Und wenn this ich das principle, ergreifen kann, dieses Prinzip, think of it, think for a moment. Denk darüber nach. Do you feel, fühlst du, according to Romans chapter 8, so wie Römer 8, verse 29, after it says he's working all things to the nachdem good, es heißt, dass er alles zum Besten bewegt, it continues and it says vorwärts und sagt, to conform us to the image of his son. Um uns gleichzustalten dem Bilde seines Sohnes. He's conforming us to the image of er Christ. Er verwandelt uns in das Ebenbild so Christi. That when people see us, so wenn Menschen uns sehen, they see Christ. Sie sehen Christus. Like the story of this guy that was in prison in Russia. So wie die Geschichte des Mannes, der im Gefängnis war in Russland. And the Russian guard, he was an old man. Und der russische Gefängniswärter war ein alter Mann. And the guard said to him, und der Wächter sagt zu ihm, old man, you've been in here so long. Alter Mann, du bist schon so lang hier. He said, can you answer me a question? Kannst du mir eine Frage beantworten? What is God like? Wie ist Gott? What's he like? Wie ist er? So this old man began to think. Und dieser alte Mann beginnt nachzudenken. He looked at the soldier. Und er schaut auf den Soldaten. He said, God. Er sagt, Gott. He's just like me. Ist so wie ich. He's just like me. Er ist so wie ich. Can you imagine that? Being so confident. Kannst du dir das vorstellen, so zufrieden zu sein? God's just like me. Gott ist so wie ich. And that soldier said, if he's like you, und wenn der Soldat sagt zu ihm, wenn Gott so ist wie du, then I want to know him. Dann will ich ihn kennenlernen. God wants to conform us to his image. Gott möchte uns umwandeln in sein so that Ebenbild. When people meet us, they meet him. So wenn Menschen uns treffen, dass sie ihn treffen. The question is, aber die Frage ist, am I ready to stand before the Lord? Bin ich bereit, vor dem Herrn zu stehen? And I'm pretty confident that when God sees me, he sees Christ just like me. Und bin ich da sehr, also bin ich da zufrieden oder zuversichtlich, dass wenn Gott mich anschaut, dass er Christus in mir sieht. Like the angels are a little bit confused, like which one's Jesus, this dass one or that Dass die Engel one? Sich so wundern müssen, wer ist jetzt Jesus? I'm like so Weil conformed, ich schon so verwandelt I'm so conformed to his image in that sein Ebenbild. I can't grow anymore. Dass ich nicht mehr wachsen kann. I think I'm done. I mean, I've been a Christian for 5 years now. Ich meine, ich hab's geschafft. Ich bin schon 5 Jahre Christ. I think I'm in the image of God. Ich denke, ich bin schon im Ebenbild Gottes gleichgestaltet. I think I can love like God. Ich glaube, ich kann schon so lieben, wie Gott liebt. If you want to know if you can love like God can love, und wenn du wissen willst, ob du so lieben kannst, wie Gott liebt, go to a country that's persecuting Christians. Dann geh in ein Land, das die Christen verfolgt. And let them crucify you. Und lass sie dich kreuzigen. See how long it takes before you begin to curse. Und schau, wie lange es dauert, bis du anfängst zu fluchen. And sin. Und zu sündigen. I don't think any of us would last 30 seconds on a cross. Ich denke, dass keiner von uns 30 Sekunden am Kreuz aushalten würde. And here's the point. Und hier ist der Punkt. That we could spend 10,000 years on earth. Wir könnten 10.000 Jahre auf dieser Erde leben. And the process of becoming conformed to the image of Christ would still continue. In das Ebenbild Christi verwandelt zu werden würde immer noch andauern. So we have a short time. Also wir haben eine kurze Zeit. James chapter 4 verse 14. Jakobus 4 Vers 4. Just a breath. Nur ein Atemzug. Your life is just a breath. Dein Leben ist wie ein Atemzug. And God wants to conform us as much as he can into the image of Christ. Und Gott will uns verwandeln, soweit es geht, in das Ebenbild so Christi. He allows all kinds of things. Also er erlaubt alle möglichen Dinge. Trouble. Schwierigkeiten. Hardship. Härte. Persecution. Verfolgung. Famine. Dürre. Nakedness. Nacktheit. Danger. Gefahr. The sword. Das Schwert. But he says, aber er sagt, first, but what can separate us from the love of God? Aber er zuerst sagt, was kann uns von der Liebe Christi scheiden? What can separate me from God's favor? Von Gottes Gunst? What can separate me from the fact? Was kann mich trennen von der Tatsache? That God is going to take everything I go through. Dass Gott alles das nimmt, was ich durchmache. And use it for me. Und es für mich verwendet. And to grasp that, und das zu erkennen und zu begreifen, is amazing. Ist erstaunlich. To go to God in prayer on your knees, zu Gott zu gehen im Gebet auf deinen and Knien say, God, the situation und zu Gott zu sagen, ich habe eine Situation really stinks. Und die stinkt. But I know, ich weiß, nothing happens to me. Nichts geschieht mir einfach nur. Everything happens for me. Alles passiert für mich. And you are conforming me to your image. Und du verwandelst mich in dein Ebenbild. And a very, very important part of that image is dependency on him. Und ein ganz wichtiger Teil in dieses Verwandeltwerden ist Abhängigkeit von ihm. Daniel chapter 6. Daniel Kapitel 6. Daniel prayed Daniel hat three gebetet, times a day. Dreimal am Tag. Windows open toward heaven. Die Fenster waren offen zum Himmel hin. Got on his knees and lifted his hands er to heaven. Ist auf seine Knie gefallen und hat die Hände zum Himmel and erhoben. Prayed to God und hat zu Gott gebetet. For help. Um Hilfe. Everything he needed. Und alles, was er eben gebraucht he was so dependent on er God. War so abhängig von Gott. Jesus was so dependent on the Father. Und Jesus war so abhängig vom Vater. He didn't do anything without asking er hat the Father. Nichts gemacht, ohne den Vater vorher zu bitten. So in John chapter 15. So in Johannes Kapitel 15. I am the vine, my Father is the vine dresser. Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Anyone that abides in me will bear fruit. Und jeder, der in mir bleibt, wird Frucht bringen. If you abide in me, wenn du in mir bleibst, which is dependency, if das you, bedeutet Abhängigkeit, if you remain dependent on me, wenn du abhängig von mir bleibst, and my word abides in you, und mein Wort bleibt in dir, you can ask anything you want. Dann kannst du um alles bitten, was du möchtest. It will be done. Es wird geschehen. There's so much favor on our lives. Und da ist so viel Gunst auf unserem Leben. But we can't freak out in situations. Aber wir können nicht ausflippen in Situationen. And think, listen to what it says. Schau dir das an, was es hier sagt. And think, just because we go through hardship, nur denken, weil wir jetzt durch Schwierigkeiten that gehen, God's favor is not on dass us. Gottes Gunst nicht mehr auf uns liegt. Listen. Hör dir das an. Romans 8:31. Römer 8:41. If God is for us, wenn Gott für uns ist, who can be against wer us? Kann gegen uns sein? But skip down to verse 35. Vers 35. 36. Für die, 36. Who shall separate us from the favor of God? Was könnte uns trennen von der Gunst Gottes? The love of Christ. Die Liebe Christi. But let's switch in the word the favor of Christ. Aber schauen wir uns mal die Gunst Christi an. What can separate us from God's favor on my life? Was kann uns von Gottes Gunst oder was kann mich von Gottes Gunst in meinem Leben trennen? To take every circumstance. Jede Situation zu nehmen. And work it for my best. Und es zu meinen Gunsten bewirken. Trouble? Schwierigkeiten? Hardship? Härte? Persecution? Verfolgung? How about famine? Und wie wär's da mit Dürre? Surely God can't use a famine. Auf jeden Fall kann Gott auch Dürre verwenden. How about nakedness? Wie wär's mit Nacktheit? Danger? Gefahr? The sword? Das Schwert? Verse 37. Vers 37. No, in all these things, und wisse, in all diesen Dingen, we are more than conquerors. Das sind wir mehr als Überwinder. Through him, durch ihn, who loves us. Der uns liebt. Through him, durch ihn, who has his favor on us. Der seine Gunst auf uns hat. For I am convinced. Denn ich bin überzeugt. And here's the thing, not all of us are convinced. Wir sind alle überzeugt. Not all of us. Nicht alle sind God überzeugt. Wants us to be convinced. Aber Gott möchte, dass wir überzeugt we sind. Have to be convinced in this principle. Wir müssen überzeugt sein in diesem Because Prinzip. In James chapter 1, Jakobus 1, a double-minded person is unstable. Eine doppelgesinnte Person ist unstabil. You know, when I ride a motorcycle, I have to be confident what that thing can do. Wenn ich mein Motorrad fahre, dann muss ich ganz sicher sein, was dieses Ding kann. You get on the highway and you start to say, I don't know, the du cars are so big. Du fährst die Autobahn und du hast Angst und sagst, diese Maschine ist so groß. You have to be confident. Du musst zuversichtlich Life sein. Is about being confident. Und das Leben, das heißt, wir müssen zuversichtlich dem Leben gegenüber and sein. He said, I am convinced. Und er sagt, ich bin überzeugt. Convinced. Überzeugt. We are not all convinced. Wir sind nicht alle überzeugt. We get into a situation, wir kommen in eine Situation and immediately we say, oh, God's punishing me. Und sofort sage ich, oh, Gott straft mich. Stinks. Das Leben stinkt. I hate this. Ich hasse das. Oh my God, not again. Nicht schon wieder. Why can't I be like that person? Wieso kann ich nicht so sein wie diese Person? Wieso kann ich nicht so sein wie die sind? I mean, this is like, what's with me? Und wieso ist das gerade bei mir so? But the thing is that everybody goes through situations. Aber die Sache ist, dass jeder durch Situationen everybody geht. Jeder goes through temptation. Geht durch Versuchungen. I think it was Billy Graham. He was asked. Ich denke, es ist Billy Graham, der gefragt he was like 78 years old. Er war 78 Jahre alt. And he was asked. Und er wurde gefragt. What is? Do you have any fears? Hast du irgendwelche Ängste? He said, Yeah, I have this fear. Er sagt, ja, ich habe diese Angst. That I do something at 78 years old. Dass ich etwas mache mit 78 Jahren. That neutralizes all those years of fruitfulness. Dass die ganzen Leben der Fruchtbarkeit neutralisieren könnte. And I thought. What can you do at 78 years old? Und ich dachte, was kannst du tun mit 78 Jahren? That could neutralize, like, das neutralis- das 78-year-olds don't sin anymore, do they? Dein Leben. I mean, how can you sin? Denn du denkst dir, wie kannst du sündigen? I mean, du bist 78. I guess they can. Ich denke, sie können. But I thought, aber ich dachte, anyway. Wie auch immer. I thought when you know when you get over 75 you just kind of cruise into eternity, you know? Weil du denkst, wenn du 75 wirst, dann gehst du schon hinüber in die obviously Ewigkeit. Obviously they still, you know, Billy Graham was still facing issues. Aber Billy Graham hat noch immer ist noch immer Situationen gegenüber that he had to believe God oder Eigenschaften, wo er Glauben brauchte. Are we convinced? Sind wir überzeugt? Are we convinced? Sind wir überzeugt? That nothing just happens to us. Dass uns nicht etwas nur passiert. But everything happens for us. Denn, sondern dass alles für uns geschieht. And in my troubles, und in meinen Schwierigkeiten, whatever they are, was immer die auch sind, before I pray, God, deliver me from this, bevor ich bete, Gott, befreie mich davon, I say, God, ich sage, Gott, teach me, lehre mich, train me, trainiere mich, schule mich. Use this in my life somehow. Und verwende das in meinem Lebensstil. Maybe that I might be compassionate with somebody else. Vielleicht, dass ich mehr Mitleid bekomme mit jemandem. You know, I've been here for 26 years now. Also ich bin 26 Jahre hier. How many people came up to me and says, "Oh, my back hurts." Wie viele Menschen sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, "Ma, mein Rücken tut weh." Pastor Rob, bete für mich. My back. Mein Rücken. And I'd pray for them. Und ich habe für sie gebetet. Where is it? Right here. Right there somewhere. Okay, Father in heaven. Thank you for this. I just pray in Jesus' name. Ich bete in Jesu Namen. But in 1998. Aber 1998. When we were doing this building. Als wir eben dieses Gebäude gebaut haben. I carried so many sheets of Gipsplatten. Da habe ich so viele Gipsplatten getragen. These thick fire. You know, die waren fire, the thickest one you can get. Also die Feuer im Feuer sicher sind und das sind die dicksten, die du bekommen kannst. From the street all the way up the stairs. Ich habe es von der Straße die ganze Stiege hinauf. And many times by myself. Und oftmals war ich da ganz allein. And all of a sudden, und plötzlich my back, hat mein Rücken zu Schmerzen begonnen. First time in my life I had back pain. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich Rückenschmerzen. And you know what God was using, was doing? Weißt du, was Gott getan hat? He said to me, er sagte zu mir, all those people, all diese Menschen, that had back pain, die Rückenschmerzen hatten, now you know how it feels. Du weißt jetzt, wie sich das anfühlt. Next time someone asks you to pray for their back, und wenn dich nächstes Mal jemand bittet, für deren Rücken zu beten, you know how it feels. Dann weißt du genau, wie sich das anfühlt. I mean, it was such a great life. I embraced it. Ich meine, ich habe das umarmt. It was a blessing. I thought, Yes, I had no idea how they felt. Und ich dachte, this hurts. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie die sich gefühlt haben. Das tut weh. Das ist schlimm. All things are working to the good. Und alle Dinge arbeiten zum Besten. God's conforming us to be dependent. Und Gott verwandelt uns, dass wir abhängig to be werden. Compassionate, dass wir Mitleid and haben. Kind, und dass wir freundlich and understanding. Sind und Verständnis he's, haben. He's conforming us to his image. Er wandelt uns in sein Ebenbild. His favor is upon us. Seine Gunst liegt auf uns. He's working everything to the good. Und er bewirkt, dass alles zum Guten sich we wendet. Just have to walk in thankfulness. Wir müssen in Dankbarkeit wandeln. In thankfulness. In Dankbarkeit. We don't have to ask God to have favor. Wir müssen Gott nicht darum bitten, dass wir Gunst bekommen. He already has it. Er hat sie schon. And we access this favor. Und wir bekommen Zugang zu dieser Gunst. By speaking forth his promises. Indem wir seine Verheißungen aussprechen. We speak it forth. Wir sprechen sie aus. Father in heaven, I thank you for this morning. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. I have a whole day in front of me. Ich habe den ganzen Tag noch vor mir. Though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich durch I will fear no evil. Das Tal des Dunkels schreite, ich fürchte nichts Böses, for you kein are Unheil. Me, denn du bist mit and mir. Your rod and your staff, und dein they Stab und dein me. Stecken. We have to speak forth the word. Wir müssen das Wort aussprechen. This is how we access his favor. So bekommen wir Zugang zu seiner Gunst. His favor is toward us. Seine Gunst ist für uns. But the power of life and death is in the tongue. Aber die Macht, die Kraft von Wort und Leben liegt in der Zunge. When I worship, wenn ich anbete, I quote verses in between the songs. Ich zitiere Verse innerhalb der Lieder. What's a song? Zum Beispiel. Halleluja. Lord, no weapon formed against me will stand. Keine Waffe, die gegen mich geformt wird, wird Erfolg haben. You are my shepherd. Du bist mein Hirte. Every time there's a break, I quote a verse. Und immer wenn ein Vers vorbeigeht, habe ich einen Psalm zitiert. Halleluja. I can do all things through you, strengthen me. Ich kann alles tun durch dich, der mich stärkt. Try that. Versuch das. And that just energize und das your worship. Gibt dir Energie und gibt deinem Lobpreis Kraft. Because the power to our life is what comes out of our mouth. Denn die Kraft in unserem Leben ist, was aus unserem Mund herauskommt. Of course, it has to start from the heart. Natürlich beginnt es in unserem Herzen. But I would almost say this. Aber ich würde fast Folgendes sagen. That you can believe in the heart. Du kannst in deinem Herzen glauben, and not confess with the mouth. Aber nicht mit deinem Mund bekennen. And I'll show you a person who confesses with their mouth and doesn't yet believe in their heart, and they'll have more power than you. Und ich zeige dir eine Person, die mit ihrer Zunge bekennt und ihrem Herzen nicht glaubt. Ich sagte, die Person hat mehr Kraft als du. Ich denke das. Power in words. Denn es ist Kraft in den Worten. And you can believe in your heart, but if you don't release it through your words, wenn du in deinem Herzen glaubst, aber du setzt es nicht frei durch deine Worte, you're not accessing his favor. Dann hast du keinen Zugang zu seiner Gunst. He is for us. Er ist für uns. Let's just settle that. Wir sollen das jetzt uns bewusst werden and be convinced. Und überzeugt sein. God is for us. Gott ist für uns. Amen. Amen. Okay, Father, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Thank you for your favor. Danke für deine Gunst. Your favor is on us right now. Denn deine Gunst liegt jetzt auf and uns. We just thank you. Wir danken dir for your presence, für deine Gegenwart, for your help, für deine Hilfe. Hebräer 14, 5. The Lord is my helper. Der Herr ist meine Hilfe. He is my shepherd. Er ist mein Shepherd. My protector, my mein peace. Beschützer, mein Friede. We pray for our finances. Wir beten für unsere Finanzen. The Lord loves a cheerful giver. Der Herr liebt freundliche Geber, freudvolle Lord, Geber. We pray that we would not waver in faith. Herr, wir beten, dass wir nicht wankeln im Glauben. Toward being generous people. Dass wir großzügige Menschen sind. Knowing that you will always multiply our seed. Und dass wir wissen, dass du unseren Samen immer vervielfältigst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, amen. Thank amen. You for listening. Danke fürs Zuhören.